Kundgabe 3905. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.10.1946. Gott selbst als Lehrmeister. Wissen um den Heilsplan. In aller Fülle könnet ihr Kraft und Gnade von mir entgegennehmen, so ihr sie nur begehret und euch ihr öffnet. Also wird auch mein Geist in euch wirken können, je nach eurem Verlangen. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Habet ihr nun mich selbst zum Lehrmeister, so muss auch euer Wissen ein vollendetes sein. Das heißt, ihr müsset in allen Gebieten wohl unterrichtet sein, die geistiges Wissen umfassen. Denn so euer Wissen Stückwerk ist, so ihr nicht die Zusammenhänge erkennt, wird euch auch mein Walten und Wirken unverständlich bleiben. Ihr werdet in Zweifelsfragen kommen und ohne Antwort bleiben. Suchet ihr die Antwort anderswo, als bei mir zu erlangen. Und so müsset ihr vorerst um meinen Heilsplan wissen, von Ewigkeit. Ihr müsset um das Verhältnis des Geschaffenen zum Schöpfer wissen. Ihr müsset euch vorerst dessen bewusst sein, dass alles Erschaffene eine Bestimmung haben muss, ansonsten das Erschaffen wahrlich nicht das Zeugnis einer weisheitsvollen Macht wäre. Ihr müsset Sinn und Zweck des Erschaffenen erkennen, weil ihr dann erst auch den Schöpfer selbst erkennen könnt, den seine Liebe und seine Weisheit dazu bewogen hat, seinen Willen tätig werden und also seine Allmacht walten zu lassen. Wisset ihr erst um diesen ewigen Heilsplan, so wird es euch nicht mehr am Verständnis mangeln, so euch eine Lehre aus den Himmeln geboten wird und euer Wissen wird erweitert werden können nach jeder Richtung. Die Aufwärtsentwicklung des Geistigen ist und bleibt Sinn und Zweck alles dessen, was euch ersichtlich ist. Und sie ist Sinn und Zweck des Erdenlebens des Menschen. Diese Aufwärtsentwicklung muss aber in einem von mir festgesetzten Zeitraum vor sich gehen, weil meine göttliche Ordnung beachtet werden muss und diese eine Begrenzung einer Erlösungs- oder Entwicklungsperiode erfordert. Denn laut dieser meiner Ordnung von Ewigkeit ist das Stadium der Entwicklung als Mensch nur im völlig freien Willen zurückzulegen. Ein freier Wille aber kann sich auch meiner Ordnung von Ewigkeit widersetzen. Und ein Widersetzen in erhöhtem Maß hat als Folge die Auflösung, also ein völliges Abstreben von mir und somit Zurückweisen meiner Kraft, die alles erhält. Und ziehe ich meinen Willen und meine Kraft von dem Geschaffenen zurück, weil ich wider den Willen des Menschen ihm solche nicht zuführen kann, so bedeutet dies ein Vergehen der Außenform und ein Erstarren des Geistigen in ihm. Etwas frei sich zur Höhe entwickeln sollendes, muss auch die Möglichkeit haben, sich meiner Kraftzufuhr zu widersetzen, weil die Aufwärtsentwicklung im freien Willen vor sich gehen muss. Wird nun der Wille in erhöhtem Maß missbraucht, also in verkehrter Richtung tätig, so ist dies ein Wüten wider meine Ordnung von Ewigkeit. Und dessen Folge ist völliger Verfall, irdisch und geistig. Es muss dann eine Entwicklungsperiode zum Abschluss gebracht und eine neue wieder begonnen werden, die wieder in meiner ewigen Ordnung anfängt und wieder jede Möglichkeit in sich schließt, in Freiheit des Willens mir nahe zu kommen. Weiß der Mensch um Sinn und Zweck der Schöpfung und des Erdenlebens, weiß er also um meinen ewigen Heilsplan. So begreift er auch, dass diese Epochen sich wiederholen müssen und dies Ewigkeiten dauert, bis alles Geistige den Gang der Aufwärtsentwicklung bis zu mir zurückgelegt hat. Und er wird auch dann wissen, wann der Zustand der Auflösung eingetreten ist. Er wird es an dem geistigen Tiefstand der Menschheit erkennen, wann das Ende einer Erlösungsperiode zu erwarten ist. Denn er wird wissen, wann das Gesetz der ewigen Ordnung übertreten wird, wie er auch erkennen wird, dass ich nimmermehr diesen Zustand ändern kann in der Weise, dass ich den Willen des Menschen unfrei mache und er also gezwungen, in meiner Ordnung leben muss, sondern dass ich den Willen dessen binden muss in anderer Form. dass ich ihm wohl die Möglichkeit einer Aufwärtsentwicklung belasse, doch nicht mehr als freies Wesen im Menschen, sondern dass ich das Geistige erneut banne in der Materie und ein solches Bannen neue Schöpfungen erfordert, also auch zuvoriger Auflösung der alten Schöpfungen, die ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Und es geht dies periodenweise vor sich, wie es bestimmt ist, seit Ewigkeit. Denn ich ersah die Willensrichtung der Menschheit von Ewigkeit voraus. Und ihr entsprechend ist auch mein Heilsplan festgelegt. Amen.